Ich freue mich sehr, dass wir uns heute in diesem schönen Keller versammelt haben, passend zum Thema. Erstmal habe ich am Eingang so einen Zettel ausgelegt, wo so ein paar wichtige Begriffe draufstehen. Wenn ihr den nicht habt, ist gar nicht schlimm, weil ich werde die nochmal erklären. Und also wenn ich zwischendurch irgendwie was sage, also ein Wort benutze, was ihr nicht kennt, dann könnt ihr auch kurz euch melden und ich erkläre das dann nochmal. Ansonsten Fragen am Schluss dann in der Diskussion. Der Vortrag ist so gegliedert, dass ich zuerst ein bisschen erzähle, was BDSM eigentlich ist. Dann werde ich verschiedene feministische Perspektiven auf Sex allgemein und BDSM im Besonderen vorstellen. Und als dritten Punkt nochmal schauen, was so eine linke Perspektive eigentlich sein könnte. Also ich habe das Gesellschaftskritik versus Empowerment genannt, linke Einwände und Ausblicke. Was Gendern angeht, bin ich ein bisschen nachlässig. In diesem Vortrag werden sowohl männliche als auch weibliche Formen verwendet und ich bitte euch, dass ihr das, ja, also dass ihr einfach alle damit mitdenkt. Es sind immer alle damit gemeint. Mein eigenes Erfahrungswissen über BDSM bezieht sich oder habe ich aus einer queeren, feministisch geprägten Szene. Das finde ich ganz wichtig zu sagen, weil in dieser Szene ist eine Reflexion auf Sexismus und andere Herrschaftsstrukturen in gewisser Weise Konsens, also es wird vorausgesetzt, ich kann nicht für andere Szenen sprechen. Und ich denke, da gibt es sehr große Unterschiede. Genau, dann würde ich einfach anfangen mit der Frage, was ist eigentlich BDSM? BDSM ist erstmal ein Überbegriff für ein Bündel nicht-normativer Sexualpraktiken, in denen es um das Spielen mit Macht und Ohnmacht, Dominanz und Unterwerfung geht. Das Verhältnis zwischen den Beteiligten ist durch eine ganz klare Hierarchie zwischen dem Top, das ist der dominante Part, und dem Bottom, das ist der sich unterwerfende Part, gekennzeichnet. Für die Dauer eines Plays, also Play ist so der Rahmen, in dem so eine Interaktion stattfindet, überträgt der Bottom die Verfügungsgewalt über sich selbst an die Top, die dann innerhalb eines vorher ausgehandelten Rahmens über den Bottom verfügen und ihn beispielsweise fesseln, demütigen, zur eigenen sexuellen Befriedigung benutzen oder ihm Schmerzen zufügen darf. Ein Spiel oder Play beruht immer auf einem freiwillig eingegangenen und sowohl zeitlich als auch inhaltlich begrenzten Machtgefälle. Hier haben wir ein kleines Beispiel dafür. Das findet man, wenn man bei Google nach BDSM sucht. Da steht: Mistress Domina found her calling early in life. Fand ich ganz nett, auch um dieses Spiel irgendwie zu charakterisieren. Unterschiede zu normalem Sex, was auch immer das sein soll, finden sich sowohl auf einer inhaltlichen als auch auf einer formalen Ebene. Inhaltlich beziehen sich BDSM-Praktiken auf Phänomene und Dynamiken, die im normalen Leben eher als unangenehm empfunden werden. Klassisches Beispiel dafür ist Schmerz, der im Spiel erotisiert werden kann. Außerdem beinhaltet BDSM Rollenspiele, also beispielsweise Polizist und Gefangener, Lehrerin und Schüler, Vater und Sohn etc. Gerade in Spielen wie dem letzteren, in dem das Machtgefälle durch einen Altersunterschied und ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis hergestellt wird, geht es oft auch oder vor allem um Fürsorge, sich kümmern, sich aufgehoben fühlen und weniger um Bestrafung und Schmerz. Also das auch nur, um zu sagen, es ist nicht, man hat immer das Bild, die Domina mit der Peitsche. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was BDSM alles sein kann. Auf einer formalen Ebene unterscheidet sich BDSM von dem, was allgemein so unter normalem Sex verstanden wird, dadurch, dass die Aktivität des einen und die Passivität des anderen hier explizit festgelegt wird. Mehr dazu sage ich später nochmal. Grundlage von BDSM ist also zum einen der Begriff des Spiels und zum anderen der Konsensualität. Spiel meint eine Abgrenzung zu Gewalt und realen Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Ich habe das hier auf diesem Glossar auch nochmal ein Zitat aus einem Online-Lexikon zum Thema BDSM. In der Subkultur spricht man häufig von einem Spiel oder einer Session. Damit ist kein Kinderspiel gemeint, sondern die Tatsache, dass das freiwillig vereinbarte Machtgefälle wieder verlassen werden kann. Das Wort Spiel soll außerdem den Unterschied zur Gewalt verdeutlichen. Konsensualität heißt, dass alle Parteien dem, was passiert, zustimmen müssen. BDSM funktioniert also auf der Basis eines Vertrags, einer konkreten Absprache. Wobei Vertrag jetzt auch nicht wörtlich gemeint ist im Sinne eines Schriftstücks, sondern eben Absprache. Dazu vielleicht kurz das Safe Word und SSC. Ihr merkt schon, es gibt ganz viele englische Begriffe. Das liegt daran, dass die BDSM-Subkultur vor allem in den USA so, wie soll ich sagen, weiterentwickelt ist und vieles, was hier stattfindet, zumindest in der queeren Szene, wurde von dort übernommen. um diese Konsensualität zu, oder wie soll ich sagen, also erstmal, es gibt so eine Art Grundsatz im BDSM und der heißt Safe, Sane and Consensual, kurz SSC. Übersetzt heißt das sicher, vernünftig und einvernehmlich und das ist eigentlich das, worauf alles basiert. Also das ist die Grundregel, wenn das nicht eingehalten wird, dann ist es kein BDSM, würde ich so sagen. Und damit alle Beteiligten sich jederzeit sehr sicher fühlen können, gibt es ein sogenanntes Safe Word, das ist ein Codewort, was vorher abgesprochen wird, damit in dem Fall, dass eine Person sich plötzlich nicht mehr so gut fühlt oder das Gefühl hat, nee, ich muss jetzt hier raus, ich muss das abbrechen, kann sie das Codewort sagen und das Spiel wird abgebrochen. Im deutschsprachigen Raum ist zum Beispiel Rot gängig oder Mayday, was beides bedeutet, dass das Spiel abgebrochen werden muss. BDSM wird einerseits, wie jeder andere Sex auch, mit der Beziehungspartnerin oder dem Beziehungspartner im Schlafzimmer ausgeübt. Für manche ist das dann auch nichts weiter als Sex. Andere finden es reizvoll, rund um die Uhr in ihren Rollen zu verbleiben und leben eine sogenannte 24-7-Beziehung. Zusätzlich findet BDSM aber auch auf Playpartys im halböffentlichen Raum der subkulturellen Szene statt. Eine Playparty ist im Grunde eine Sexparty für BDSMer, sozusagen. Dieser Keller würde sich sehr gut dazu eignen. Manche von euch kennen vielleicht den Begriff BDSM nicht, sondern eher Sadomaso oder SM oder Sadomasochismus. BDSM wird aber von Leuten aus der Szene als Begriff vorgezogen. Unter anderem deswegen, weil Sadomasochismus nach wie vor auch im pathologischen Sinne benutzt wird. Im ICD-10, also in der internationalen Klassifikation der Krankheiten, die wird herausgegeben, glaube ich, von der WHO, ist unter dem Schlüssel F65 auch immer noch Sadomasochismus als Störung der Sexualpräferenz aufgeführt. Das heißt, alle Leute, die SM praktizieren, sind demnach krank. Bis vor 20 Jahren gehörte auch Homosexualität noch zur Störung der Sexualpräferenz. Nur so als kleiner Hinweis, wie Pathologisierung funktionieren kann. Genau. Das erstmal allgemein. Ist das soweit irgendwie klar oder gibt es irgendwie noch ganz wichtige Fragen zu Begriffen, die ich verwendet habe? Du willst nochmal wissen, was das einzeln heißt? Ja. Das kann ich nochmal sagen, das sind halt auch, also BDSM an sich, die ist eine Abkürzung und ich hab ja gesagt, dass es erstmal ein Überbegriff ist für eben verschiedene Sexualpraktiken und ganz konkret steht BDSM für Bondage, das ist Fesseln, Discipline, also Disziplinierung, Bestrafung durch Zufügung von Schmerzen, Dominance, also Dominanz einfach, Submission, Unterwerfung, Sadism, also Sadismus, das Lust am Zufügen von Schmerzen oder anderen Qualen. Und Masochism, also Masochismus, Lust am Erleiden von Schmerzen. Und das sind halt so Begriffe, das finde ich, sagt aber tatsächlich noch gar nicht so viel aus. Es gibt noch andere Sachen, die da vielleicht drunter fallen. Zum Beispiel Fetischismus, also sexuelle Vorlieben, die sich auf Körperteile oder Objekte richten. Und für manche gehört auch bestimmte Kleidung, also Lack, Leder, Latex, die Klassiker dazu und noch eine ganze Menge andere Sachen. Also das ist ein sehr weites Feld, sag ich mal. Genau. Dann komme ich zu den feministischen Perspektiven auf Sex allgemein und BDSM im Besonderen. Die Grundlage der feministischen Auseinandersetzung mit Sex ab Mitte, Ende der 70er Jahre, also innerhalb der zweiten Frauenbewegung, ist die Erkenntnis, dass Sex zugleich, Zitat, Spiegel und Instrument der Unterdrückung der Frauen in allen Lebensbereichen ist. Es wird davon ausgegangen, dass patriarchale Herrschaft sich im Sex verkörpert, in der Allgegenwärtigkeit pornografischer Bilder von männlicher Dominanz und weiblicher Unterwerfung, in der Normalität sexualisierter Gewalt im privaten wie im öffentlichen Raum, und auch im Akt der Penetration selbst als einem tradierten Verhältnis von Aktivität und Passivität. Aus dieser Erkenntnis leitet ein Teil der feministischen Bewegung ab, dass, um die Herrschaft der Männer abzuschaffen, zuerst die männerbeherrschte Sexualität und deren mediale Repräsentation, also die Pornografie, abgeschafft werden müsse. Richtig hatten die Feministinnen erkannt, dass Kultur und Politik, Privates und Öffentliches miteinander verschränkt sind, dass also selbst das, was als das Allerintimste gilt, das, was wir im Bett miteinander machen, kein herrschaftsfreier, dem gesellschaftlichen vorgelagerter Raum ist. Allerdings hatte diese Erkenntnis meiner Meinung nach Konsequenzen, die auf Kurzschlüssen beruhen und ein eigentlich emanzipatorisches Anliegen in neue Repressionen umschlagen lassen. Auch darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Das vorherrschende, also männliche Verständnis von Sex war als gewaltsam und funktional analysiert worden. Die sexuelle Passivität und Unterwerfung der Frau wird darin als elementarer Bestandteil der patriarchalen Sexualität angesehen. Der heterosexuelle Akt Mann fickt Frau dient damit weniger der Reproduktion der Gattung als der des Geschlechterverhältnisses. Feministische Sexualität ist die Antithese zur Sexualität des Patriarchats, schreibt die Feministin Dorchen Leithold 1982. Eine emanzipatorische Sexualität muss dementsprechend ihren Schwerpunkt auf Zärtlichkeit und Empathie, Gleichheit und Emotionalität legen. Das sind allerdings weibliche Eigenschaften, gegen deren Zuschreibung sich Frauen auf öffentlicher Ebene mit Recht zur Wehr gesetzt haben. Im Sex wird Biologie dann doch wieder zum Schicksal. Eine von ihrer patriarchalen Prägung bereinigte weibliche Sexualität hat weniger aggressiv, weniger an Pornos, Spielen und schnellem Sex interessiert zu sein als an Liebe und Treue. Die richtige und wichtige Erkenntnis, dass die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme von Frauen aufgrund einer geschlechtsspezifischen Lebensrealität andere sind als die der hegemonialen Männlichkeit, läuft also Gefahr, für biologistische Begründungen herzuhalten und eine neue sexuelle Norm zu propagieren, die dann für alle Frauen gleichermaßen gelten soll. Also alle Unterschiede zwischen Frauen werden da auch wieder eingeebnet. Ganz abgesehen von jenen Frauen, denen der klassische Heterosex weiterhin ganz gut gefällt, werden auch Lesben, die in Butch-Femme-Beziehungen leben, Dildos benutzen oder eben BDSM praktizieren, als Kollaborateurinnen des Patriarchats diffamiert. Gerade die BDSM-Lesben sind den sexkritischen Feministinnen ein Dorn im Auge. Ihre Art der Sexualität kopiere einfach die Machtdynamiken des Patriarchats und bestätige damit die Minderwertigkeit einer anderen, nicht auf männlicher Gewalt und weiblichem Masochismus aufbauenden Sexualität. Dazu nochmal Dorchen Leithold. Dominanz und Unterwerfung, die Triebkräfte des lesbischen Sadomasochismus, sind auch die Triebkräfte der patriarchalen Sexualität. Den Mann erregt die Passivität und Ohnmacht der Frau. Die Frau erregt, sofern sie ihre Lektion gut gelernt hat, die Dominanz des Mannes, der Macht über sie ausübt. Trotz ihrer angeblichen sexuellen Radikalität sind die SM-Lesben in Wirklichkeit tief reaktionär, denn sie praktizieren und fördern nichts anderes als die frauenfeindliche Sexualität des Patriarchats. Hier kommt der Kurzschluss, von dem ich eben gesprochen habe. Sex und gesellschaftliche Machtverhältnisse werden in dieser feministischen Kritik in eins gesetzt. Es wird also keine Unterscheidung gemacht zwischen realer Ungleichheit, wie sie zum Beispiel herrscht, wenn eine Frau von ihrem Mann ökonomisch und emotional abhängig ist, und einer Ungleichheit, die situativ lustvoll inszeniert wird, wie das zum Beispiel bei SM-praktizierenden Lesben der Fall ist. Die Pornografie- und BDSM-feindliche Strömung des Feminismus hatte ein eigentlich unterstützenswertes Anliegen. Sie skandalisierte die Allgegenwärtigkeit und Selbstverständlichkeit erniedrigender Frauendarstellungen bzw. die Selbstverständlichkeit weiblicher Unterwerfung im Sex. Der Weg, der beschritten wurde, ist allerdings mehr als fragwürdig. Zum einen forderten die Feministinnen staatliche Zensur, also ein komplettes Verbot von Pornografie. Das macht zum Beispiel die Emma immer noch. Also Alice Schwarzer hat irgendwann in den 70ern, glaube ich, oder in den 80ern so eine Kampagne gegründet, Porno, die kennt man, glaube ich, auch. Und die verfolgt immer noch diesen radikalen Kurs, Pornografie komplett zu verbieten. Zum anderen, also der andere Aspekt war die individuelle Umerziehung, also eine Bereinigung der eigenen sexuellen Fantasien. Erst wenn auf beiden Ebenen, der staatlichen wie auch der subjektiven, alle Bilder von sexueller Gewalt verschwunden wären, würde sich auch eine gewaltfreie Gesellschaft und ein egalitäres Geschlechterverhältnis entwickeln können. Wenn man das jetzt so wörtlich ernst nimmt, liegt dem meiner Meinung nach eine ziemlich seltsame Vorstellung von gesellschaftlicher Entwicklung zugrunde. Gewalt und Herrschaft erhalten sich ja nicht deswegen, weil es Bilder von Gewalt und Herrschaft gibt, sondern weil die Gesellschaft einfach nicht zum Wohle aller eingerichtet ist. Das zweite Problem dieser feministischen Kritik ist offensichtlich. Sie schreibt neue sexuelle Normen vor und neigt zu einer vereinfachenden und vereindeutigenden Sicht auf Sexualität. Mit der Prämisse, dass alles restlos von patriarchaler Herrschaft durchzogen ist, lässt sich auch alle Repräsentation von Sexualität nur noch so lesen. Das heißt also, die Frau, die in ihrer Passivität Lust empfindet, hat die Herrschaft verinnerlicht und bildet sich ihre Lust notgedrungen ein. Die Frau, die Minirock und tiefen Ausschnitt trägt, tut das dem männlichen Blick zuliebe und ist Opfer der Verhältnisse. Und die Frau, die eine aggressive, dominante Sexualität lebt, kommt entweder gar nicht vor, also Alice Schwarzer und Co. leugnen immer wieder, dass es überhaupt sadistische Frauen gibt, oder hat die böse männliche Sexualität übernommen und ist auf Umwegen ebenfalls wieder Opfer der Verhältnisse. Es ist in dieser Lesart also unheimlich schwer, vielleicht sogar unmöglich, als Frau ein sexuelles Wesen zu sein, ohne Opfer zu sein. Das war erstmal der, sag ich mal, sexnegative Feminismus. Hier möchte ich Madonna zeigen, Michis. Und zwar ab Minute 1:30, wenn das geht. Kleine popkulturelle Einschübe hier. Was Madonna da gesungen hat, It's Human Nature, ist eine Meinung, die keine feministische Richtung vertreten würde. Also wie ich schon gesagt habe, einig sind sich alle darin, dass Sexualität gesellschaftlich geprägt ist. Also dass es nicht einfach nur Human Nature ist. Als Antwort auf die eben vorgestellte, im doppelten Sinne unbefriedigende feministische Position entwickelt sich in den 80er Jahren im englischsprachigen Raum während der sogenannten Sex Wars der sexpositive Feminismus. Dieser richtet sich gegen die Fortschreibung sexueller Repressionen, die dem eigentlichen Anliegen einer selbstbestimmten weiblichen Sexualität, in der Frauen nicht bloß Objekte, sondern ihren eigenen Gelüsten folgende Subjekte sind, entgegensteht. Auch der sexpositive Feminismus weiß darum, dass Sexualität gesellschaftlich und so auch herrschaftlich geprägt ist, leitet daraus jedoch andere Handlungsoptionen ab. Statt den Sex beschränken und bereinigen zu wollen und damit neue Normen einer vermeintlich richtigen, herrschaftsfreien Sexualität aufzustellen, liegt hier der Schwerpunkt auf der Aneignung bestehender Praktiken und Dynamiken. Für die Möglichkeit nicht außerhalb, sondern trotz existierender Gefahren. Sexualität wird grundsätzlich als eine Quelle der Selbstermächtigung und Stärke angesehen und gegen den von Porno-Gegnerinnen propagierten Slogan Pornography is the theory, rape is the practice stellen sexpositive Feministinnen die Forderung nach anderen, besseren Pornos und bestehen auf der analytischen Trennung zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Zwei Menschen, die im Spiel beispielsweise eine Vergewaltigung inszenieren, mögen sich kultureller Phantasmen und real existierender Machtdynamiken bedienen. Was ihr Vergnügen aber eindeutig von sexualisierter Gewalt unterscheidet, ist einerseits die Konsensualität, also dass das Spiel einvernehmlich und zu beidseitigem Lustgewinn stattfindet, und andererseits die Variabilität der Rollen. Im Gegensatz zur Welt da draußen ist nicht festgelegt, wer oben steht und wer unten. Macht und Ohnmacht werden verhandelbar, sie sind nicht länger an Körperlichkeit und sozialen Status gebunden, sondern können im Sex sowohl erotisiert als auch entnaturalisiert werden. Tatsächliche Gewalt ist im Übrigen etwas, was ganz ohne Schlagen und Fesseln auskommt. Wenn der Vater seine Tochter zu einem Kuss zwingt, ist das Gewalt. Und zwar nicht, weil Küssen an sich gewaltvoll wäre, sondern weil hier jemand seine Macht ausspielt, um einer anderen Person seinen Willen aufzuzwingen. Finde ich ganz wichtig, weil ganz oft BDSMern vorgeworfen wird, sie würden Gewalt verherrlichen oder sie würden Gewalt praktizieren. Und ich finde es einfach wichtig, dass geguckt wird, was ist eigentlich Gewalt, was meinen wir, wenn wir Gewalt sagen. Und geht es dann wirklich um den Inhalt dessen, was passiert, oder geht es nicht vielmehr um die Form? Einer der wenigen deutschsprachigen Wissenschaftler, vielleicht auch der einzige, ich weiß es nicht genau, die sich mit dem emanzipatorischen Potenzial von BDSM befasst haben, ist Robin Bauer. Er sieht vor allem Genderplay, also das Spielen mit Geschlechternormen, Geschlechterrollen, als Möglichkeit einer Reartikulation von Geschlecht, die sich nicht an anatomischen Gegebenheiten festmacht. Ein Zitat von ihm: In contrast to everyday life, in BDSM spaces, one can consciously choose and negotiate identities for play. Also übersetzt, im Gegensatz zum alltäglichen Leben kann man in BDSM-Räumen Identitäten bewusst wählen und verhandeln. Innerhalb des Safe Space der Szene, also innerhalb des sicheren Raums der Szene, eröffnet sich einerseits ein Experimentierfeld, in dem Geschlecht als variabel und performativ erlebt werden kann. Und andererseits werden die noch immer existierenden sexistischen Stereotypen und damit verbundenen Machtdynamiken offengelegt. Sexualitäten, die sich heterosexistischer Muster bedienen, reproduzieren demnach nicht einfach die zu bekämpfende Realität, sondern können zu deren Dekonstruktion beitragen, indem sie sie in ihrer Gewordenheit, ihrer Nichtnatürlichkeit entlarven und den Raum für Um- und Neuschreibung offenhalten, wie das zum Beispiel auch Drag Kings und Drag Queens machen, indem sie halt bestimmte Geschlechterrollen auf der Bühne oder auch im öffentlichen Raum so inszenieren. Ein Beispiel dafür bringt eine Interviewpartnerin von Robin Bauer. Das habe ich jetzt auf Deutsch übersetzt, nicht so besonders gut, aber ich glaube, es wird klar. Sagen wir, zwei Femmes toppen zwei Jungs. Mit den Jungs sind hier Leute gemeint, die im normalen Leben auch Frauen sind, also Leute, die entweder transidentisch sind oder in dieser Szene Jungs spielen. Dann setzen die Femmes sich hin, heben ihre Röcke hoch und lassen die Jungs ihre Schwänze lutschen. Problem der Übersetzung von Englisch auf Deutsch: mit ihre Schwänze sind nicht die der Jungs gemeint, sondern die der Femmes, also sie tragen Dildos. Das ist sehr politisch für mich, denn das bringt dieses ganze Set an gesellschaftlichen Erwartungen, wie die Dinge sein sollten, wer den Schwanz hat und wer nicht, durcheinander. Die beiden Femmes hinterfragen das Konzept von, wer hat den Schwanz in dieser Gesellschaft, nicht nur körperlich, sondern auch metaphorisch gesehen in Bezug auf den Phallus als Symbol für männliche Privilegien und Macht. Also einfach als Beispiel dafür, wie dann auch sexistische Stereotype total durchquert und auf den Kopf gestellt werden können innerhalb eines solchen Plays. Mögliche Kritikpunkte aus einer linken Perspektive, das wäre jetzt der Teil Gesellschaftskritik versus Empowerment. Der erste Kritikpunkt ist die Kritik am gleichen, freien und selbstbestimmten Subjekt, das kontrafaktisch postuliert wird. Also das heißt, ich erkläre es. Das heißt, die für ein konsensuelles Spiel notwendige Einvernehmlichkeit zwischen Personen, zwischen dem im realen Leben ein strukturelles Machtgefälle herrscht, also zwischen Männern und Frauen, zwischen Leuten mit einem höheren sozialen Status und Leuten mit einem niedrigeren sozialen Status etc., bleibt immer auch prekär. Wir sind eben nicht alle gleich und wir kennen bzw. artikulieren auch unsere Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen nicht alle gleich gut. Das ist meiner Meinung nach eine durchaus berechtigte Kritik, die allerdings nicht nur für BDSM, sondern für jegliche sexuelle und spielerische Interaktion gelten muss. Dem wäre außerdem zu erwidern, dass die BDSM-Subkultur von denen, die sich dort bewegen, oft als Raum erlebt wird, in dem das Sprechen über Grenzen und Bedürfnisse gefördert wird und somit besser erlernt werden kann. Eine zweite Kritik: BDSM wird als Ausdruck einer gewaltförmigen Gesellschaft angesehen. Das wäre eine Parallele zur feministischen Kritik. BDSM wäre in dieser Lesart somit nichts weiter als ein Ausagieren der eigenen Beschädigung. Auch da findet wieder dieser schon angesprochene Kurzschluss statt, nämlich der zwischen einer berechtigten Kritik an von Herrschaft durchzogenen gesellschaftlichen Verhältnissen und einer Sexualität, die sich dieser Mechanismen auf einer inhaltlichen Ebene, also Bilder, Symbolik, Handlungen bedient. Gleichzeitig auf einer formalen Ebene, aber auf eben gegenseitigen Respekt und gegenseitiger Achtung von Grenzen beruht. Es ist offensichtlich, dass BDSM auf der Basis real existierender Herrschafts- und Unterdrückungsmuster funktioniert und diese zuspitzt. Dennoch kann nicht einfach von einer Spiegelung der Realität gesprochen werden, weil in der Realität geht es meistens eben nicht safe, sane und consensual zu, sondern eher von einem Ineinandergreifen von Realität und Imagination. Die Gruppe Hannah und Bernd, die auch aus einer linken Gruppe, die auch was zum Thema BDSM geschrieben hat, bezeichnet BDSM in diesem Kontext als paradoxes Spiel. Der Begriff paradoxes Spiel ergibt sich aus dem Widerspruch des erklärten Ziels und Rahmens einer BDSM-Interaktion, nämlich Zuneigung und freiwillige Zusammenkunft, und der Handlungen, Ausdrücke und Symbole, die immer noch die Emotionen des alten Kontextes hervorrufen. Also konkreter, in dem Moment, in dem einer Person in einem Spielkontext Schmerzen zugefügt werden oder sie verbal gedemütigt wird, erlebt sie gleichzeitig Gefühle wie Angst, Scham und Ausgeliefertsein und das Gefühl von Geborgenheit, angenommen und geliebt werden. Für viele ist genau dieses Paradox und dieser Widerspruch der Reiz der Sache. Manche erleben diese paradoxe Kombination als eine Möglichkeit, eigene Gewalterfahrungen zu verarbeiten und zu integrieren. Dieser nette therapeutische Nebeneffekt wird aus linker Perspektive oft eher problematisiert und nur als weiterer Beweis dafür angesehen, dass BDSM aus Herrschaft erwächst und deswegen nicht gut sein kann. Dazu ein Zitat aus Die Wahl der Qual von Katrin Passig und Ira Strübel. Natürlich gibt es auch Sadomasochisten, die ihre sexuellen Vorlieben ganz klar auf mehr oder minder traumatische Erlebnisse in ihrer Vergangenheit zurückführen können. Beim Vergleich mit den gebräuchlichsten Reaktionen wie Magersucht, Panikattacken und Depressionen schneiden die meist doch recht unterhaltsamen Perversionen allerdings nicht schlecht ab. Selbst wenn es sich bei SM also um einen besonders trügerischen Kompensationsmechanismus handeln sollte und wir alle in Wahrheit leiden, während wir das Gefühl haben, uns gut zu amüsieren, wollen wir mal nicht undankbar sein. Dem wäre vielleicht noch hinzuzufügen, dass es natürlich nicht unser einziges Ziel sein sollte, Gewalterfahrungen individuell so gut zu verarbeiten, dass wir weiterhin innerhalb des Bestehenden funktionieren können und kein Bedarf mehr besteht an grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen. Die Frage ist aber, ob sich individuelle Heilung oder individuelle Weiterentwicklung, soweit es eben möglich ist, und eine Kritik, die das Ganze in Frage stellt, wirklich ausschließen müssen. Sadomasochistische Fantasien zu haben und sie in einem sicheren Rahmen ausprobieren und ausleben zu wollen, sagt nämlich noch überhaupt nichts darüber aus, welches Verhältnis zu Gewalt man sonst hat oder welche Gesellschaftsform man sich wünschen würde. Was uns erregt oder eben auch nicht erregt, kommt aus unkontrollierten, finsteren Gefilden in uns, das ist jetzt ein Zitat von Virginie Despentes, nur selten deckt es sich mit dem, was man bei klarem Bewusstsein sein möchte. Unsere Sexfantasien verraten auf indirekte Art etwas über uns, genauso wie unsere Träume. Allerdings erlauben sie noch lange keine Rückschlüsse darüber, auf etwas, von dem wir uns wünschen, dass es uns de facto zustoßen möge. Wenn also anerkannt wird, dass sexuelles Begehren viel weniger mit unseren Wünschen in Bezug auf soziale Verhältnisse zu tun hat, als mit sozial geprägten Bedürfnissen, dann sind das Spielen mit sexistischen Stereotypen und sexistisch Sein zwei unterschiedliche Dinge. Das eine führt beispielsweise zum Orgasmus, das andere hoffentlich zu einem Tritt in die Eier. Anders gesagt, BDSM beruht auf einer Geschichte von Herrschaft. Es braucht und wünscht keine Fortsetzung der Herrschaft in die Zukunft. Magst du das Futurama-Bild mal? Wo ich es vergesse? Das hat jetzt nichts direkt mit dem Text zu tun, aber ich fand das sehr schön. Oh. Ein Beispiel für queer BDSM. Mit Robotern. Natürlich ist BDSM nicht per se emanzipatorisch. Nicht jeder hat Zugang zu bestimmten subkulturellen Räumen und Informationen und nicht jedem und jeder fällt ein bewusster Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, Grenzen und die Aneignung von Wissen über potenzielle Gefahren gleichermaßen leicht. Was ich bisher von der heterosexuell geprägten Szene mitbekommen habe, ist auch eher gruselig. BDSMer zu sein bedeutet leider nicht, automatisch einen reflektierten Umgang mit Sexismus und anderen Herrschaftsverhältnissen zu haben. Aber auch in der queeren Szene werden neue Normen produziert, in Bezug auf Style und Coolness zum Beispiel, und auch hier gibt es Tops, die von ihrem Trip nicht mehr runterkommen. Wenn BDSM als emanzipatorisch begriffen wird, dann gibt es für mich da zwei Aspekte. Der eine ist der des schon angesprochenen Vertrages. BDSM funktioniert im Idealfall so, dass man sich vorher darüber abspricht, was man möchte und wie es in etwa passieren soll. Es wird hier nicht von irgendwelchen natürlichen Positionen ausgegangen, sondern jedem und jeder steht im Grunde jede Rolle, jede Position gleichermaßen frei. Das finde ich im Vergleich zu dem, was ich als Jugendliche unter dem Label Sex kennengelernt habe, ganz schön fortschrittlich. Eine Bekannte von mir hat in Bezug auf BDSM mal gesagt, wenn Leute endlich sagen, was sie wollen, und anderen zuhören, wenn diese sagen, was sie wollen, das ist für mich die befreite Gesellschaft. Den anderen Aspekt würde ich als konstruktiven Umgang mit verbotenem Begehren bezeichnen. Also die Idee, die eigenen, vielleicht verstörenden Fantasien nicht loswerden, sondern sie selbstbestimmt erforschen und ausleben zu können. BDSM kann ein Raum sein, das zu erleben, was einem sonst verwehrt wird, was man sich nicht zu tun oder zu sein traut und was gesellschaftlich geächtet wird. Es kann befreiend sein, endlich auch mal im Besitz der Macht zu sein, genauso wie es befreiend sein kann, Kontrollverlust, Passivität und Hilflosigkeit zu erleben, indem den realen Verhältnissen radikal entgegenstehenden Wissen, dass man eigentlich geachtet, aufgefangen und als gleichberechtigte Person respektiert wird. Dieses persönliche Erleben ist nur insofern politisch, als dass wir es damit Gelüsten und Begehren zu tun haben, die sich aus realen Macht- und Ohnmachtserfahrungen speisen. Und dass es im Spiel gelingen kann, diese Mechanismen besser zu begreifen, sensibler zu werden für Unterdrückungsverhältnisse und vielleicht auch gestärkt und selbstbewusster aus der Situation hervorzugehen. Das Anliegen des Feminismus, der auf einer makropolitischen Ebene den sexistischen Normalzustand anprangert, bleibt so oder so aktuell. Wenn auch in bestimmten geschützten Räumen ein spielerischer Umgang mit Macht und Herrschaft in gewisser Hinsicht zur sexuellen Befreiung Einzelner beitragen kann, so ist es dennoch nach wie vor möglich, nicht möglich, ja möglich auch, aber vor allem nötig, die sexistischen Gewaltverhältnisse im Öffentlichen wie im Privaten aufzudecken und zu bekämpfen. BDSM ist in erster Linie Sex, keine politische Praxis. Es ist wichtig, das im Kopf zu behalten. Gesellschaftskritik hat sich dadurch, dass man in BDSM-Kontexten mit Herrschaftsdynamiken spielt und sie vielleicht auch auf den Kopf stellt, keineswegs erledigt. Und zwar gerade, weil das eine mit dem anderen viel weniger zu tun hat, als es auf den ersten Blick aussehen mag. Danke.